Willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Diese Hinweise sind interessant und kommen diesmal von Dominik. Einen kurzen Moment lang dachte ich, dass Bob Dylan Gast wäre. Was ich extrem abgefeiert hätte. Ich nehme zwar kein Nobel Prize für Literatur entgegen, aber ich komme zu euch zu A, weil ihr seid super. Das wäre so unfassbar gut. So der einzige Auftritt ever in einem Podcast, so geht nicht zu den ganz großen von USA. Von völlig so random in so einen Geschichtscomedy-Podcast zu gehen. Ich spreche auch kein Deutsch. obwohl es wäre viel witziger, wenn er tatsächlich so wie früher, als der deutsche Markt noch extrem wichtig war, dass auf Deutsch gesungen wurde. Oh, yeah. Die Beatles und ABBA und so, die haben ja deutsche Versionen ihrer eigenen Songs eingesungen. So gut. Es ist das so kannst gut. Du dir überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Auch um die von mir wahrscheinlich schon 200.000 Mal in diesem Podcast zitierten deutschen Episoden von Monty Python's Flying Circus. So schön absurd. Hallo, wir hatten einen Elvis-Imitator bei unserer Hochzeit in Las Vegas, der Musik denn zum Städtele hinausgesungen hat in der Kirche. Ja, das ist aber was anderes. Aber das ist ja auch so ein bisschen special. Da hast du ja auch 1.000 Euro hingeblättert. Na dann? Der Mo, den ich neulich schon erwähnt habe, hat auch eine Folge zugesteuert. Oh. Und die Folge ist sowas von genial, ich werde gar nicht mehr. Aber die machen wir nicht heute. Oh. Leider habe ich sie komplett weggeschmissen, weil ich eifersüchtig war. Nein, der Mo hat nicht nur 10 fantastische Hinweise auf diese Person, sondern hat auch auf jeden der Hinweise nochmal einen Reim. Reinst formuliert, was jeweils dahinter steckt. Mm. Ganz fantastisch. Wow, ein Fleißsternchen. Ich bin höchst verzückt. Sodala. Der erste Hinweis, den finde ich persönlich schon mal ziemlich super. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich lese jetzt vor und danach könnt ihr raten, warum ich das gut jetzt finde. Jetzt hau raus, hopp. Nein, ich will nicht. Mach noch spannend. Ich wurde am 8. Juli 1838 in einem Dominikanerkloster geboren. Oh, ho, ho, ho. Und wo ist da jetzt der Gag? Oh Mann, jetzt ist es nicht so. Das ist witzig, weil Dominik heißt. Danke, Philipp. Steht das so in der Erklärung? Nein, tatsächlich. Also, ich kann danach die ganzen Erklärungen noch vorlesen. Aber Moment, gibt es eine Erklärung, warum er geboren ist, oder? Ja. Ah ja, okay, na, dann macht total Sinn. Wie schön, dass er geboren ist. Wer wird denn im Kloster geboren überhaupt? Warum? Was soll denn das? Eine Mönche normalerweise sind nicht. Nee. Also, jetzt mach mal was. Ich zitiere direkt aus diesem Zusatz für den Hinweis Nummer 1. Das Kloster war schon aufgelöst, aber das Gebäude stand noch und diente als Hotel. Na, super. Also er ist nicht wirklich in einem Dominikanerkloster geboren worden, sondern schon nur gleich hier mit Hinweis 1 in die Irre führen. Ja. Schmuh. Eigentlich war dieses Hotel nicht mal ein Hotel, sondern eine Clubanlage. Und wenn ich sage, dass er von seiner Mutter geboren wurde, meine ich eigentlich, erst aus dem Ei geschlüpft und ist der Sohn Satans. Und eigentlich wurde es in der Zeit als Krankenhaus verwendet. Ich habe gedacht, er kam aus einer, wie sagt man? Paralleldimension. Nee, aus der Dose. Wie heißt das Kinderbuch? Ja, er kam ja aus der Dose, aus seiner Mutter. Nein. Boah. Nein. Hinweis Nummer 2. Wie heißt das Kinderbuch mit dem Kind aus der Dose? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Oh. Zweitens. In meinen jungen Jahren war ich nach einer Audienz mit Abraham Lincoln als Beobachter im amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten tätig. Mhm. Tätig. Kann man ja mal machen. Wir könnten einen zu. Boah. Hui, fällt mir noch niemand so direkt ein. Also, ich gebe da auch gern gleich an dieser Stelle einen Sonderhinweis. Gerne. Zum Hinweis. Zu der Zeit war er vom Militär beurlaubt, aber gerade in den USA. Und was macht man da so als adeliger Offizier? Und ja, war adelig. Man klingelt bei ihm beim Abe und fragt, ob man gucken darf. Was? Finde ich. Darf ich mal gucken? Mal gucken. Hey Abraham, wie schaut's denn aus? Boah, wir sind so hochrangig, dass man das sich mal eben rauslässt zu der Zeit. Boah. Wann war der geboren? 1800, was nochmal? 38. Ich meine Konrad aus der Konservenbüchse. Jetzt fällt es mir wieder ein. Oh. Drittens, nach mir wurde ein Flugzeugträger benannt. Ist es Zeppelin? Ding, ding, ding, ding. Jo. Ja. Graf Zeppelin. Ja, der Flugzeugträger Graf Zeppelin wurde zu Wasser gelassen, aber nie eingesetzt. Was? Nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst von den Deutschen versenkt, dann von den Russen gehoben und als Zielscheibe genutzt und wieder versenkt. Ich wollte gerade sagen, was machen die mit so einem halb kaputten Ding? Okay, Zielscheibe ist sehr gut. Schon ein wenig böse. Mm. Der hat nicht so viel Glück mit seinen Fahrzeugen irgendwie. Nee. Woher wusstest du, dass der einen Flugzeugträger nach sich benannt hat? Ehrlich gesagt, das war so halb geraten. Also, ich bin ein Universalgenie. Naja, aber es ist halt, ich kenne jetzt auch einfach nicht so viele Leute der Geschichte um das Zeitalter herum ungefähr. Und dann ist halt ein, ja, das muss ja irgendjemand sein, der sich mal eben in den USA einlädt. Das heißt, der muss irgendwie einigermaßen hochrangig sein und auf der anderen Seite ja auch so ein bisschen militärisch angesehen und so. Und da kam jetzt zu mir halt ehrlich gesagt fast nur Zeppelin in den Sinn. Okay, Mo, ich hab's versaut. Ich hätte die Zusatzhinweise nicht gleich dazu sagen sollen. Mehr Kulpa. Und ich war ja schon im Zeppelin-Museum in, wo ist das? Friedrichshafen, ne? Doch, glaub schon. Ja. Das ist hochinteressant. Also, sorry, dass ich da nochmal kurz reingerätscht. Alle, die da die Möglichkeit haben, schaut euch das mal an, wie das Interieur und die ganzen Dinge damals waren, wie sie waren. Wenn man sich heute das Flugreisen anguckt, ja, das sind halt optimierte Besteckteile und irgendwie Essen, das vor konfektioniert ist. Und da gibt's halt eigens gefertigte, irgendwie so halb Meißner Porzellanen mit eigenem Logo drauf, aber alles schwer, klobig, großes Sessel, alles super schwer, alles braucht mega viel Platz und Gewicht. Das ist irgendwie total das Gefühl von dem, völlig von dem Gegenteil, wie man heute fliegt. Ja, es war halt noch was Besonderes, gell? Auch das. Und ja. Wie heißt der Macher von dem damals TM-Podcast? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat er in seiner Folge über Zeppelin-Reisen erzählt, dass sein Vater was, glaube ich, sozusagen gesagt hat, er will unbedingt mal Zeppelin-Reise machen und ist in die USA geflogen damit. Zurück kam er nicht mehr, weil Geld hat er keins mehr. Dann war er erstmal in den USA und musste da irgendwie genug Geld verdienen, dass er irgendwann wieder zurückkam. Das hat mich auch super beeindruckt. Also, wie teuer so eine Reise sein kann, aber trotzdem, dass da jemand sagt, das ist es mir wert, das will ich unbedingt mal machen. Ja. Ja, krass, gell? Ja, also, man kann ja oftmals nicht mehr ganz nachvollziehen, wie die Welt so war. Total, total. Bemerkenswert. Ja, so. Dann machen wir weiter, wa? So, soll der Philipp dir jetzt noch ein paar Hinweise geben, Dominik, oder liest du den Rest einfach noch vor? Ich lese mal alle vor, die ich habe, und dann kann er noch ergänzen. Meine militärische Heldentat hatte ich, als ich als letzter Überlebender meines Kavallerie-Eskadron den französischen Angreifer in ein Pferd mopste, ich liebe übrigens das Wort mopste, und nach Hause ritt. Was genau ist denn ein Eskadron? Das wird in den Zusatzhinweisen sicherlich stehen. Es ist das wie ist ein Schwadron, nur anders. Ah ja, okay. Der Mo hat übrigens ein Wow von dir prognostiziert an dieser Stelle. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig vorgelesen. Nein, alles gut. Ich war jetzt auch beeindruckt, aber etwas abgelenkt halt von diesem Wort Eskadron. Ja, also Mo, du hast warte mal, ich schaue das jetzt mal nach hier. Geritten. Eskadron. Ah, französisch für Schwadron. Die kleinste taktische Einheit der Kavallerie. Alles klar. Das ist dann sowas wie ein Squadron. Aber dann ist doch, also wenn er den französischen Angreifer an einem Pferd gemobst hat, dann ist halt Eskadron eigentlich falsch, oder? Hier steht aber auch, in modernen Armeen wird der Begriff weiterhin für Panzertruppen verwendet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das englische Squad und dieses Eskadron, dass das eigentlich das gleiche ist, aber halt einmal französisch, einmal englisch. Eskadron. Davon gehe ich aus. Ja. Das klingt wie ein spanisches Parfüm. Eskadron. Eskadron. Jetzt müssten wir noch wissen, was für Mann und für die Frau heißt auf Spanisch. Naja, also ich mache mal weiter hier. Hombre. Par hombre. Par hombre. Also ein Pferd mobst du nach Hause ritt, Dabei wollte mir keiner der Bauern den Weg zeigen, mit Ausnahme eines kleinen Jungen, dem ich zum Dank einen Gulden schenkte und einen Briefkontakt mit ihm hielt. Nein. Hammer, oder? Und jetzt kommt sowas zu, der kleine Junge war, krasse Persönlichkeit, die einfügen. Ja, genau. Fünftens, ich war ein Vorreiter des Crowdfundings. Ein Vorreiter. Als mein Lebensprojekt eklatant scheiterte, goss ich den verbliebenen Schrott in Löffel und verkaufte an die großzügigen Spender. So konnte ich meine Idee wiederbeleben. Stimmt. Was? Da war was mit diesen Löffeln? Hammer, oder? Hammer. Ich finde gar nicht, das ist. Sekunde, da würde ich dir jetzt ein bisschen wirr widersprechen. Ich finde, es ist nicht unbedingt ein Crowdfunding, sondern das ist genau das, was doch Elon Musk macht mit seinen ganzen beknackten Nebenerfindungen, wie wir bauen einen Flammenwerfer oder so Zeug, was eigentlich niemand braucht, aber alle haben wollen, weil es von Elon Musk kommt. Hat er danach wieder ein Luftschiff gebaut. Ja, aber der hat doch auch schon mehrfach seine Boring Company weiterfinanziert, indem er so beknacktes Zeug gebaut hat. Was halt echt nur so sinnloses Spielzeug eigentlich ist. Okay, es war mir bewusst, dass sie deswegen das zur Finanzierung des Gesamtdings brauchen. Das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen, ob das nur lustig ist oder ob er damit wirklich nachhaltig finanziert oder so. Da bin ich nicht zu sehr drin. Na gut. Sechstens, meine Erfindung wurde im Ersten Weltkrieg nicht gegen meinen Willen dazu genutzt, Tod und Zerstörung zu bringen. Also im Sinne von, er hat gesagt, nimm das Ding und los geht's. Go for it. Ja. Gemeint sind die Bombenangriffe auf Lüttich, Antwerpen, London und so weiter und so fort. Ja. Da wurden wohl auch Zeppeline eingesetzt, was mir nicht bewusst war, ehrlich gesagt. Siebtens ist ein ziemlich geiler Hinweis. Der Kaiser nannte mich einst den dümmsten aller Süddeutschen. Was? Der kennt uns noch nicht. In der Öffentlichkeit wurde ich dagegen als Narr bezeichnet und auf offener Straße ausgelacht. Finde ich jetzt auch nicht besser, aber Kaiser Wilhelm II. Fand die Idee vom Fliegen etwas irre und sein Volk hat es wohl eh nicht gesehen. Aber komplett auch Flugzeuge und so alles irre? Keine Ahnung, also hier steht Fliegen. Ah ja, ich glaube, dass nochmal speziell der Zeppelin was war, aber von einem Kaiser als dümmster aller XXX jetzt werden, ist halt schon ein bisschen geil. Ja. Also das würde auf meinem Grabstein stehen. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber auch wieder hier was fürs Xing-Profil. Ja, dümmste aller Süddeutsche. Achtens, meine Erfindung, die meinen Namen trug, erfuhr Weltruhm durch erfolgreiche und vor allem erfolglose Fahrten über die ganze Welt. Eine Katastrophe in den USA beendete meinen Traum schlagartig. Da war ich allerdings schon 20 Jahre tot. Ist ja eigentlich auch verrückt, ne, wenn du überlegst, ein Zeppelin bedingt ja überhaupt nicht, dass du den mit Wasserstoff füllst. Du könntest ihn ja auch mit anderen Sachen betreiben. Da referenzieren wir gerne auf unsere Folge um Flugkatastrophen, oder? Ja. Na, unbedingt. Und wie gesagt, Verkehrskatastrophen sind sie eigentlich. Ja, und auch nochmal, ich habe es zwar schon ein bisschen geplagt, aber hier die Folge von damals TM über Zeppeline. Tolles Hörgut. Mir war nicht bewusst, dass die Hindenburg in Lakehurst explodiert ist. Na doch. Ja, doch. Nee, es war mir nicht bewusst. Doch. Ja, doch. Ist er. Nee. Das heißt ja oft Katastrophe von Lakehurst. Ist es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das in den USA vielleicht einfach auch von der Begrifflichkeit Lakehurst größer ist als bei uns der Begriff die Hindenburg-Katastrophe. Das ist ja auch oft, dass du so in verschiedenen Ländern verschiedene Begriffe hast für die gleichen Katastrophen oder Situationen, die aber unterschiedlich benannt werden. Einmal irgendwie mit der Örtlichkeit und das andere Mal nach einer Person oder nach dem verunglückten Schiff, Flugzeug, was auch immer. Also meine Lieblingsortskatastrophe, und ich finde es echt selber dramatisch, dass ich eine habe. Ich frage mich gerade, ob du jetzt einfach so die nicht so befreundete Nachbarstadt von Nürnberg nennst oder ob jetzt so ein Gag kommt. Nein, um Gottes Willen. So, ich wünsche niemand etwas Böses, aber man kann ja retroaktiv quasi beurteilen, was am coolsten klang. So, völlig wertneutral. Ja, hau drauf. Rammstein. Da gab es ja mal ein Flugzeugunglück mit Zuschauern. Da gibt es auch einen Rammstein-Song dazu, der zwar ein bisschen makaber, aber auch ein bisschen geil ist. Ja gut, ich meine, die haben sich ja auch, also auch wenn sie anders geschrieben werden, ist es ja schon ein, wir spielen jetzt damit, dass wir uns so benennen. Ja, es ist halt so ein richtig, richtig schöner deutscher Name. So, den so ein Ami halt so richtig geil aussprechen kann und der richtig martialisch klingt. Ja, es ist halt so Stampfdeutsch, ne? Also Stampfdeutsch. Sorry, aber wenn du einen Amerikaner nach Rammstein fragst, irgendwie, ich finde das Wort, also ich meine, es ist auch gar nicht abwertend oder so. Das ist in ist ja auch der Soldat James Ryan, da gibt es auch eine Durchsage, wo dann irgendwie kommt ein Graf von Düsseldorf. Ist auch ganz schön. Und Hindenburg ist, glaube ich, tendenziell ist ein bisschen weicher, aber ja, Düsseldorf ist auf jeden Fall super. Es gibt einen sehr schönen Vortrag, den kann ich auch empfehlen. Das war ein, wie heißt das Ding? Science Slam, also so wie Poetry Slam, aber mit einem wissenschaftlichen Thema darüber, warum das Deutsche so hart klingt. Oh, okay. Der ist ziemlich gut gemacht, weil er auch sehr gut auf die, also das sind mehrere Sachen, die da zusammenkommen, warum das Deutsche so hart klingt. Okay, cool. Aber warum es auch trotzdem wirklich schön klingt. Den empfehle ich auch noch. Fantastisch. Fast so fantastisch wie Hinweis Nummer 9. Einer meiner Angestellten war bereits Thema bei A. Der Kollege Weißmann hat den Hugo Eckener schon mal vorgestellt. Stimmt. Ja, der Mo hat als gebürtiger Friedrichshafener den gut gekannt, wusste es aber erst nach dem 7. oder 8. Hinweis. Ah, ich wollte gerade sagen, in Friedrichshafen ist er doch bestimmt so eine Art fast schon Lokalheld, oder? Ja, der muss kein Bier mehr selber zahlen. Ja, verwette ich mein Leben drauf. Oh Mann. Okay, 10. und letzter Hinweis. Meine 1908 gegründete Firma baut auch heute noch in Friedrichshafen am Bodensee die Nachfolger meiner Erfindung. In der Hauptstadt meines Wirkens wurde nicht nur ein Denkmal zu meinen Ehren errichtet, dort steht auch eine Statue von mir. Außerdem wurden ein Museum, ein Gymnasium, eine Universität, eine Stiftung sowie ein Konferenzhaus nach mir benannt. Mein Name ist Ferdinand Graf von Zeppelin, Erfinder der fliegenden Zigarren. Wunderschön. Oh. Schon schön, oder? Ja. Schon schön. Ja. Oh. Danke, Mo. Vielen herzlichen Dank. Schön, schön. Und der Mo würde gern noch wissen, wie lange du in der Post-Production brauchst, Philipp. Kannst du jetzt bitte irgendwie einfach nur ganz laut stöhnen bis zum Ende des Podcasts? Verstehe ich nicht.